Liebe Familie Bektas, liebe Freunde von Budak, die mit ihm gemeinsames Ziel des Feigenanschlags waren. Liebe solidarische Menschen, wir grüßen euch alle herzlich. Wir alle wollen, dass der feige, brutale Mord, der uns Budak Bektas in seinen jungen Jahren entrissen hat, restlos aufgeklärt wird. Der Mörder und seine Hintermänner müssen endlich gefunden werden. Dafür kämpfen seine Familie, Freundinnen und die Initiative zur Aufklärung des Mordes unermüdlich. Und auch in Zukunft werden wir hier sein, bis unsere Forderungen erfüllt werden. Alle, die wir heute hier sind, aber auch eine Vielzahl solidarischer Menschen, die an anderen Aktionen teilnehmen, fordern gemeinsam Aufklärung. Jedoch gibt es derzeit eine faktische Macht, die sich dagegen stellt, die die Aufklärung mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern versucht. Natürlich drängt sich in so einer Situation folgende Frage auf. Sind für den Mord an Budak Bektas rassistisch-faschistische Kräfte verantwortlich, die von staatlichen Stellen unterstützt bzw. gedeckt wurden und auch noch immer werden? Wie auch bei den Nazimorden, des NSU und anderen rassistischen Morden? Sind auch hier wieder einmal Staat und Nazis Hand in Hand? Wir glauben nicht, dass die in die Untersuchung involvierten staatlichen Institutionen inkompetent oder einfach unfähig sind. Es ist vielmehr so, dass bei Angriffen und Morden an Migrantinnen die staatlichen Stellen mit institutionellen rassistischen Herangehensweisen und Vorurteilen reagieren. Das sehen und erleben wir im Umgang mit migrantischen Opfern und ihren Angehörigen immer wieder. Deswegen werden Täterinnen zuerst in der nächsten Umgebung der Opfer, bei Angehörigen, Verwandten vermutet und gesucht. Sie werden zu Verdächtigen und Angeklagten gemacht. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt. Kein Opfer und keine Angehörige werden wir alleine lassen. Wir werden niemanden und nichts vergessen und auch nicht vergessen lassen. Der Mord an Budak muss restlos aufgeklärt werden. Wir haben Budak nicht vergessen. Wir werden ihn auch nicht vergessen lassen. Wir werden trotz allen Widerständen kämpfen, bis dieser feige Mord an Budak restlos aufgeklärt wird. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Kein Schlussstrich. Trotz alledem. Okay.